Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Lieber bleib ich daheim und dichte einen Dichterreim. Spule, Spule, Spule, Spule, Spule. Schiff, Schiff schaukeln, weil ich ja von den Klabautern abstamme. Ja, von den Klabautern. 2 und 2 ist 4, heißt es dort und hier. 13, 2 ist 40, 10, das wird niemand recht verstehen. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl musst nicht zur Schule. Lieber bleib ich daheim und dichte einen Dichterreim. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Manche wollen lieber parken, Pumuckl will lieber schocken. So, jetzt singen wir eine falsche, richtige Rechenaufgabe. Gleich geht's los, jetzt gleich. 4 und 4 ist 8, stimmt am Tag und in der Nacht. 14, 3 ist 20, 9, das wird niemand sehr erfreuen. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Lieber bleibe ich daheim und dichte einen Dichterreim. Spule, Spule, Spule, Spule, Spule, Spule, Spule. Pumuckl muss nicht zur Schule. Manche wollen lieber parken, Pumuckl will lieber schaukeln. So, und jetzt kommt das allerletzte Rechnungsgedicht. Das gilt aber nicht für die Lehrer. 6 und 6 ist 11. Kann auch sein, es wird draus 12. Ach, die Zahlen, sie sind dumm, die tanzen mir im Kopf herum. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Lieber bleib ich daheim und dichte einen Dichterreim. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Manche wollen lieber parken, Pumuckl will lieber schaukeln. Spule, Spule, Spule, Spule, Pumuckl muss nicht zur Schule. Manche wollen lieber parken, Pumuckl will lieber schaukeln. So, jetzt ist dieses Lied zu Ende. Jetzt kommt ein neues, vielleicht.